1938. The Enigma machine was the central problem that confronted British intelligence. But they believed it was unsolvable. Alan Turing made his fateful decision to begin his long association with the British government. Zu dieser Zeit, also 1938, ist Turing noch nicht im Mathematiker-Olymp, noch nicht. Das liegt auch daran, dass sein Forschungsgebiet, nämlich die mathematische Logik, jetzt nicht allzu sehr im Fokus der Wissenschaft und des öffentlichen Interesses steht. Er reist dann häufiger nach Princeton und allgemein verbringt er auch sehr viel Zeit in den USA. Und das liegt auch daran, dass viele Wissenschaftler aus Europa in die USA geflüchtet sind, insbesondere aus dem nationalsozialistischen Deutschland. Denke da beispielsweise an Albert Einstein und andere. Und der bevorstehende Zweite Weltkrieg, der holt auch den Wissenschaftler Alan Turing bald ein. Jetzt beschäftigt ihn nämlich die Frage, wie man eine Nachricht mit einer Maschine kodieren kann. Und genau das ist natürlich im Krieg sehr wichtig. Er baut jetzt schon selbst provisorische Chiffriermaschinen, hat also sogar handwerkliche Fähigkeiten, ist nicht nur der Theoretiker, der irgendwie am Schreibtisch über Skizzen und über Plänen grübelt, sondern baut auch wirklich, tüftelt. Dadurch wird man auf ihn aufmerksam. Von der Government of Code and Cipher School wird er schließlich zu einem Treffen eingeladen, zu einem Meeting, wo man auch gegenseitige Visionen austauscht. Man muss sagen, dass diese Government of Code and Cipher School eine kryptoanalytische Einrichtung ist und dem Geheimdienst und dem Außenministerium untersteht. Und das Hauptziel dieser Institution besteht darin, den deutschen Funkverkehr zu entschlüsseln. Dürfen wir nicht vergessen, im September 1939 bricht der Zweite Weltkrieg in Europa aus und spätestens im Sommer 1940 trifft der Krieg mit voller Härte auch Großbritannien, weil die Gefahr, die kommt aus der Luft. Denken da an die bekannte Luftschlacht um England. Die Gefahr lauert aber auch im Wasser durch den Marinekrieg, vor allem in Atlantik. Im Spätsommer 1940 wird Alan Turing dann nach Bletchley Park gerufen. Das ist ein Landsitz in der englischen Stadt Bletchley und hier befindet sich die zentrale Dienststelle der Government Code and Cipher School, auch Station X genannt. Übrigens, Anfang November 2023 hat da ein KI-Gipfel auf Einladung des britischen Premierministers stattgefunden. Wirklich hochkarätig besetzt. Es ist natürlich kein Zufall, dass man das da macht. Also von der Leyen war da, Habeck war da, US-Vizepräsidentin Kamala Harris war da, Regierungsvertreter im Grunde aus der ganzen Welt, bis hin übrigens auch zu Tech-Pionieren wie Elon Musk. Also schon ganz interessant. Das Ganze dort eben Anfang November stattgefunden. Und natürlich eine Anlehnung an Alan Turings Vergangenheit dort, klar. Gerne zurück aber in die Zeit damals. Da ist eine Gruppe untergebracht, die wirklich nur eine Aufgabe hat und nur ist jetzt wirklich in mehrfachen Anführungszeichen gesetzt, also bitte nicht falsch verstehen, nämlich den Funkverkehr der deutschen Wehrmacht zu entschlüsseln, also die Enigma zu knacken. Alan Turing wird Teil dieser bunt gemischten Gruppe und hier, 70 Kilometer nordwestlich von London, wird auch die Geschichte des Zweiten Weltkriegs neu geschrieben. Es ist wirklich sehr erstaunlich, welche Personen da so alles nach Bletchley Park gerufen werden, um eben die Enigma zu knacken. Mathematiker sind dabei, neben Turing alleine zwei weitere aus Cambridge, Linguisten, Schachmeister, sogar ein Ägyptologe ist mit am Start. Die Wissenschaftler arbeiten meist in unterschiedlichen Huts. Im Deutschen würden wir dazu, glaube ich, Baracken sagen. Und jede dieser Baracken ist eine bestimmte Aufgabe zugeteilt. Ich sehe jetzt vor mir ein Foto des legendären Hut Number 6 im Bletchley Park vor mir liegen. Dort arbeitet der englische Mathematiker Gordon Welchman an der Dekodierung der Enigma. Ja, man muss sagen, dass diese Baracke, die wir gerade hier sehen, relativ unscheinbar wirkt, oder? Wahrscheinlich auch bewusst deshalb so unscheinbar. Wir dürfen da jetzt nicht an was Pompöses oder so denken. Nee, sieht wirklich nicht unbedingt luxuriös aus. Neben Alan Turing ist Welchman ja vielleicht der führende Codebreaker der Zeit damals und eben auch der führende Codebreaker dort im Bletchley Park. Während die Gruppe im Spätsommer 1940 noch relativ überschaubar ist, arbeiten zum Ende des Krieges fast 10.000 Menschen in Bletchley Park, übrigens auch sehr viele Frauen, knapp 75%, die in der Regel dafür zuständig sind, die empfangenen Nachrichten aufzuschreiben und weiterzugeben. Es gibt auch einige wenige weibliche Codebreakerinnen. Gemeinsam ist allen Menschen vor Ort die Beschäftigung mit der Enigma. Der Begriff, der ist aus dem Griechischen abgeleitet, heißt zu Deutsch Rätsel. Jetzt müssen wir aber bei Enigma nicht an eine einzige Maschine denken, sondern das ist eher eine Sammelbezeichnung für eine ganze Reihe sogenannter Rotor-Chiffriermaschinen. Und die werden seit den 1920er Jahren von den Deutschen zur Verschlüsselung von Nachrichten verwendet. Bei unserer Live-Show, jetzt nochmal ein bisschen die Werbetrommel rühren, Hannes, da hat uns eine Expertin die Enigma-Maschine erklärt, viel besser, als wir das selber könnten. Aber irgendwie finde ich das Prinzip dann doch etwas verständlicher als jetzt zum Beispiel die Turing-Maschine. Ja, finde ich auch. Wir versuchen es mal. Mit der Enigma werden Funkbotschaften verschlüsselt, dann versendet und dann wieder beim Empfänger entschlüsselt. Das heißt, selbst wenn es dem alliierten Feind gelingt, den Funkspruch abzufangen, kann er ja nichts anderes als einen Buchstabensalat lesen. Die Funktionsweise unterliegt dabei natürlich strengster Geheimhaltung. Die Enigma muss sofort vernichtet werden, falls man Gefahr läuft, selber und dann eben auch die Maschine irgendwie in die Hände der Feinde zu fallen. Trotzdem gelingt es den Alliierten immer mal wieder, in den Besitz von Exemplaren zu kommen. Und das wundert ja eigentlich auch nicht. Also von den Dingern wurden Zehntausende gebaut und auch eingesetzt. Und dementsprechend kommen ab und an auch mal wieder einzelne Exemplare in den Besitz der Alliierten. Das Herzstück der Enigma ist der Walzensatz, der meistens aus drei Rotoren besteht und eben verantwortlich ist für das Verschlüsseln von Informationen. Unter diesem Walzensatz befindet sich das Leuchtfeld, das den verschlüsselten Buchstaben dann anzeigt, und wiederum darunter das Tastenfeld mit dem Alphabet, in das man eben die zu verschlüsselnde Nachricht eingetippt hat. Schaut ein bisschen aus wie eine Schreibmaschine, nur dass oben eben kein Papier rauskommt, sondern Walzenarbeiten und darunter eben ein zusätzliches Tastenfeld liegt, deren Buchstaben dann eben aufleuchten. Zur Verschlüsselung gehört aber auch das sogenannte Steckerbrett. Das hat in der Regel 10 Verbindungen. Man muss sich das so vorstellen. Man tippt einen Buchstaben ein und dieser Buchstabe wird jedes Mal anders verschlüsselt. Mal wird aus einem T ein D und danach aus einem T ein J, weil sich eben der Rotor aus dem Walzensatz immer weiter dreht. Das Funktionsprinzip basiert auf einem elektrischen Strom, ausgehend von einer Batterie. Also dieser Strom geht durch die Enigma vom Steckerbrett in die erste Walze, dann in die zweite Walze, dann in die dritte Walze. Und jedes Mal wird der Buchstabe vertauscht, ehe er, also der elektrische Strom, am Ende des Prozesses ins Leuchtfeld kommt und ein Buchstabe aufleuchtet, der eben ein anderer Buchstabe ist als der, den man in das Tastenfeld manuell eingegeben hat. Selbst wenn alle Komponenten der Technik bekannt sind, ist die Verschlüsselung trotzdem sicher, solange der Tagescode geheim bleibt. Das heißt, Sender und Empfänger müssen den Tagescode kennen. Man muss sich das so vorstellen, also schreibt jemand eine Nachricht an ein U-Boot, und derjenige, der eben diese Nachricht in diesem U-Boot empfängt, muss auch den Tagescode kennen, um eben die Nachrichten zu kodieren bzw. zu dekodieren. Und genau das, was du jetzt geschildert hast, macht es eben für Turing und die Gruppe im Bletchley Park so schwer, weil, ja, man kann das, glaube ich, so sagen, die Arbeit de facto jeden Tag von neuem beginnt. Sie können zwar auf die Vorarbeiten polnischer Kryptologen setzen, die bei der Analyse der Enigma schon wichtige Vorarbeiten geleistet haben, aber auch die Deutschen entwickeln die Maschine natürlich ständig weiter. Sie erhöhen die Anzahl der Walzen und verzehn- bis verzwanzigfachen damit die Verschlüsselungsmöglichkeiten. Im Februar 1942 wird die Enigma M3 durch die Enigma M4 ausgetauscht. Und alles, also das ganze Spiel, beginnt wieder von vorne. Aber am 30. Oktober 1942, da erbeuten die Briten eine Enigma M4 samt der dazugehörigen Codebücher. Und jetzt haben eben Alan Turing und seine Mitstreiter endlich ein deutsches Exemplar, an dem sie sich ja regelrecht abarbeiten können. Sie haben jetzt natürlich alle Hände voll zu tun, aber Turing weiß, es ist unmöglich, dass ein Mensch das Buchstabenrätsel selber lösen kann und schon gar nicht innerhalb eines Tages. Er ist überzeugt davon, das kann eben nur eine Maschine schaffen, aber er weiß auch, das kann keine Maschine sein, die einfach alle täglich möglichen Kombinationen der Enigma durchspielt, denn allein das Steckbrett der Maschine ermöglicht 150 Billionen mögliche Verschlüsselungen. Muss man sich mal vorstellen, gell? 150 Billionen Verschlüsselungen. Ja, und das ist nur auf diesem Steckbrett, gell? Also es ist irre, vollkommen irre. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ein mechanisches Ausprobieren all dieser Codes ist logischerweise auch für eine Maschine vollkommen unmöglich. Also deshalb eben eine besondere Maschine, die er bauen muss. Und das tut er dann eben auch, die sogenannte Turing-Bombe. Dabei berücksichtigt er eine ganz entscheidende Erkenntnis, nämlich die, dass in den Meldungen der Deutschen bestimmte Wörter häufiger auftauchen, und in dieser Zeit sind das jetzt keine zufälligen Wörter, sondern zum Beispiel so etwas wie Oberkommando oder Wehrmacht. Die Buchstabenfolge wird dann in Lochkarten geschrieben und von den Bomben als Input genutzt, und damit reduziert man eben die Komplexität, also die Anzahl möglicher Verschlüsselungen, enorm. Dabei spielt Turing in die Karten, dass die Deutschen die Enigma auch für sowas wie Wettermeldungen täglich verwenden. Kurzum, es lässt sich dadurch viel leichter ein Muster erkennen, eben weil sich einfach gewisse Wörter wiederholen, sprich eine gewisse Routine eintritt. Die Turing-Bombe besteht aus sehr vielen Walzen, die die Enigma simulieren sollen. Die Walzen, die rattern wie eine Nähmaschine, also es ist ein riesiger Apparat, der da rattert und rattert. Und der rattert so lange, bis eben eine in sich widerspruchsfreie Lösung vorliegt. Dann stoppt die einzelne Walze und die Menschen, also meist Frauen, übertragen den Text dann zum Dechiffrierteam nach Bletchley, wo dieser Text dann interpretiert wird. Unvorstellbar aufwendiger Prozess, in dem wirklich mehrere Personen dann auch involviert sind. Nicht nur Alan Turing, das will ich auch nochmal betonen, aber er ist eben der geistige Vordenker dieser Turing-Bombe. Man muss auch sagen, dass Turing auch in Bletchley Park als Sonderling wahrgenommen wird, wie damals in der Schule schon. Auf sein Äußeres gibt er wirklich nur sehr wenig. Eine Schnur hält wohl nur provisorisch seine Hose zusammen. Er ist meistens unrasiert, mit zerzausten Haaren, saust dann immer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Übrigens eine ganz charakteristische Episode habe ich da gelesen über Alan Turing. Im Sommer, da fährt er nicht selten mit einer Gasmaske auf dem Fahrrad zur Arbeit, weil er Angst vor den Pollen hat, Angst vor Heuschnupfen hat. Und da denken die Leute, also die Zivilbevölkerung, oh Mist, ist ein Giftgasangriff der Deutschen. Und dementsprechend wird er auch dort sowohl von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, aber auch von den Leuten drumherum, ja, als Sonderling wahrgenommen. Aber als an seinem Fahrrad dann immer auch mal die Kette abspringt, versucht er auch hier das Problem mathematisch zu lösen. Also sucht er nach einem Zusammenhang zwischen der Zahl der Umdrehungen des Kettenblattes und der Räder. Und das sagt doch auch schon wieder einiges über seinen Geist aus. Nach und nach werden nun mit Hilfe dieser Turing-Bombe, dieser riesigen Maschine, deutsche Nachrichten entschlüsselt und in der Konsequenz dann auch deutsche Schiffe und U-Boote versenkt, weil man nämlich jetzt den genauen Standort ermitteln kann. Die Gruppe um Turing wird also kriegsbedeutend, kriegsentscheidend sogar, sodass der britische Militärgeheimdienst für diese Gruppe in Bletchley Park auch eine neue Geheimhaltungsstufe einführt, Ultra Secret. Das Kriegsglück dreht sich dann nicht auch zuletzt aufgrund der Gruppe in Bletchley Park zugunsten Großbritanniens, sodass der britische Premierminister Winston Churchill höchstpersönlich zu einem Besuch kommt und die Kryptologen dort als Gänse bezeichnet, die goldene Eier legen, ohne zu schnattern. Und man muss sagen, sie legen wirklich viele goldene Eier. Bis Kriegsende sollen etwa 500.000 Enigma-Meldungen entschlüsselt werden. Auf diese Weise wird Alan Turing zum National- und Kriegshelden, der in Bletchley Park seine Passion gefunden hat. Das Katz-und-Maus-Spiel geht mit den Deutschen wirklich bis Kriegsende weiter. Selbst zu diesem Zeitpunkt glauben die deutschen Wissenschaftler nicht, dass die andere Seite, also die Engländer, die Enigma geknackt hätten. Für Turing selbst war aber das Rätsel gelöst, und in seiner Vorstellungswelt gab es doch noch so viele andere Rätsel auf der Welt, die geknackt werden müssen. Und so endet seine Zeit in Bletchley Park und er widmet sich noch größeren Fragen der Gegenwart und Zukunft. Turings Leben, das gleicht wirklich einer Achterbahn. Er erlebt Höhen und Tiefen, auch privat. Mal werden seine Annäherungsversuche an andere Männer erwidert, mal schroff abgelehnt. Aber im Grunde bleibt er vor allem eins, ein Getriebener seines Wissensdurstes. Er ist jetzt in zahlreiche Projekte involviert, bleibt dabei aber immer der komische Kauz für seine Mitmenschen. Aber manchmal trifft er eben, wie schon in seiner Jugend, auf Gleichgesinnte. Wir denken an Christopher Morcom. Und im Frühjahr 1941, also noch während des Krieges, zählt dazu auch eine Frau, Joanne Clark. Beide arbeiten als Kryptoanalytiker in Bletchley Park. Sie als eine von insgesamt nur zwei weiblichen Kryptologen. Clark und Turing, die verstehen sich sehr gut, auch weil Turing sie als intellektuell ebenbürtig betrachtet. Sie verbringen unglaublich viel Zeit miteinander und arbeiten übrigens oft auch in der gleichen Schicht. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Zufall, denn Turing organisiert die Schichtpläne dementsprechend. Die beiden fühlen sich wohl durchaus auch zueinander hingezogen, zumindest im Geiste, denn sie verloben sich sogar, auch wenn es wohl keine körperliche Anziehung gibt. Zur Hochzeit kommt es auch deshalb nicht, weil Turing seiner Verlobten schließlich seine eigene Homosexualität gesteht. Statt eben zu heiraten, stürzt er sich jetzt ganz in seine Arbeit und widmet sich dabei auch neuen Aufgabengebieten. Und diese neuen Aufgabengebiete, die haben es wieder komplett in sich, denn sie zeigen sehr deutlich, wie sehr er auch seiner Zeit voraus war. Er interessiert sich vor allem für neue Formen der Sprachverschlüsselung, insbesondere für gesprochene Sätze. Und er träumt jetzt davon, eine Maschine zu bauen, die wie ein menschliches Gehirn denken kann. Also nicht wie ein einfacher Computer, ich sage jetzt mal stumpfsinnig, eine Rechnung ausführen kann, sondern imstande ist zu lernen und sich dadurch weiterzuentwickeln. Das sind beides natürlich Bereiche, die heute in aller Munde sind. Die haben damals Turing und andere Wissenschaftler zumindest theoretisch schon durchdacht. Ende 1943 zieht er sich dann komplett aus Bletchley Park zurück. Seine Aufgabe ist in seinem Selbstverständnis getan. Und die erhoffte Wende im Krieg ist ja auch längst zugunsten der Alliierten eingetreten. Ich denke da an Stalingrad, ich denke da an andere Wendepunkte. Nachdem er Bletchley Park verlassen hat, darf er mit niemandem darüber sprechen. Das ist wirklich weiterhin ultra secret. Viele sehen in Turing vor allen Dingen weiterhin den Sonderling und eben nicht den britischen Nationalhelden. Er kehrt dann nach dem Krieg dorthin zurück, wo seine wissenschaftliche Karriere begonnen hat, zum King's College in Cambridge. Ich habe da mal ein Foto mitgebracht. Ganz nett, Niklas, oder? Ja, Hannes, wir haben ja schon mal gesagt, dass wir zusammen studiert haben in Bayreuth. Ich möchte diese wunderschöne oberfränkische Stadt und insbesondere die Universität natürlich unter keinen Umständen, was das ästhetische Erscheinungsbild angeht, hier dissen oder diskreditieren. Aber ich würde sagen, ja, da sieht es dann doch etwas anders aus als im King's College. Das stimmt. Also das ist schon sehr, sehr schick. Sehr schick, das stimmt. Nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt ja dann eigentlich auch erst das Computerzeitalter so richtig an Fahrt aufzunehmen. Und Alan Turing ist ein gefragter Mann. Weniger aufgrund der Leistung Bletchley Park, dürfen wir nicht vergessen, das ist ja immerhin noch geheim, sondern aufgrund seiner Turing-Maschine und seiner wegweisenden Arbeit über berechenbare Zahlen. Er entwirft jetzt arithmetische Schaltungen, Lochkarten als Eingabemedium, Lesegeräte und vieles mehr. Und seine wirklich wenige Freizeit, die verbringt er mit dem Fahrradfahren und dem Laufen. Er schreibt dann Artikel wie »The Intelligent Machinery«, in denen er darlegt, wie man Maschinen intelligentes Verhalten beibringen kann. Er denkt dann sogar über ein Belohnungs- und Bestrafungssystem nach, wie es in der menschlichen Erziehung ja auch oftmals angewendet wird. Also wenn die Maschine was Falsches macht, wird sie irgendwie gerügt. Wenn sie was Richtiges macht, wird sie eben belohnt, so wie man das vielleicht auch mit Kindern macht. Aber er eckt eigentlich stets bei seinen Kolleginnen und Kollegen auch nach dem Krieg an, die oftmals eher pragmatisch denken und eben nicht so visionär wie er. Im Mai 1948 kommt er schließlich nach Manchester, dort, wo unsere Geschichte begonnen hat und das Unheil für ihn seinen Lauf nimmt. Alan Turing folgt dem Ruf seines ehemaligen Mathematikprofessors Max Newman, der lehrt seit Kriegsende an der University Manchester. 1949 wird Turing sogar stellvertretender Direktor der Computerabteilung. Hier arbeitet er an der Software für einen der ersten echten Computer, dem sogenannten Manchester Mark One. Auch das ist wirklich ein riesiger Apparat, können wir uns vorstellen. 1950 taucht er in einem Artikel mit dem Titel Computing, Machinery and Intelligence noch stärker in die Thematik der künstlichen Intelligenz ein und er entwirft das sogenannte Imitationsspiel, also zu Englisch Imitation Game, das dann später auch Turing-Test genannt wird. Der Testablauf, der ist dabei folgender. Ein Computer und eine reale Person befinden sich in einem Raum. Ein menschlicher Fragesteller, der stellt dann über eine Tastatur und einen Bildschirm Fragen an Mensch und Computer, ohne dass diese zu sehen oder zu hören sind. Kann der Fragesteller irgendwann nicht mehr zweifelsfrei entscheiden, welche der Antworten von dem Mensch und welche von dem Computer kommt, gilt der Test als bestanden und eben die Maschine als intelligent. Wichtig, die Fragen müssen mit Ja oder Nein zu beantworten sein. Also so Fragen wie, was hältst du von Hannes Liebrand, die werden jetzt nicht erlaubt. Ist natürlich ein hochaktuelles Thema. Siehe die ganzen KI-Programme, weil die können ja, oder die beantworten zumindest, das heißt auch, sie können es logischerweise, eben auch offene Fragen. Kehren wir zurück zu Alan Turing. Er interessiert sich auch für so Fragen wie zum Beispiel, ob zukünftige Computer sich mit abstrakten Aufgaben beschäftigen sollen. Also wie zum Beispiel dem Schachspielen. Heute wissen wir natürlich, das ist längst Realität. Denken wir an das Jahr 1996. Da verliert Schachweltmeister Garry Kasparov gegen den Computer Deep Blue. Ja, ich denke auch, dass dieses Duell Mensch versus Maschine damals schon so durchexerziert wurde und heute ganz aktuell ist. Es ist wirklich erstaunlich, wie weit Turing seiner Zeit voraus ist. Ich wiederhole mich da. Er gilt als wesentlicher Mitbegründer der künstlichen Intelligenz. Das ist ja ein Bereich, in dem heute Firmen ja Börsenwerte anhäufen, die ja früher undenkbar waren. Und heute kann die künstliche Intelligenz auch Artikel schreiben, KI-generierte Bilder produzieren und so weiter. In den 1950er Jahren steigt Turing dann auch im Ansehen der internationalen Forschung immer weiter auf. Mit gerade einmal 39 Jahren wird er in die Royal Society aufgenommen. Das ist die wichtigste Akademie der Naturwissenschaften des Vereinigten Königreichs. Und er häuft dann auch einen gewissen Wohlstand an. Wahrscheinlich auch, weil er fast kein Geld für private Dinge ausgibt. Mit Ausnahme eines Hauses, denn ein solches kauft er sich im Sommer 1950. Etwas südlich von Manchester ist das gelegen. Genau dort, wohin er dann in den Dezembertagen 1951 den damals 19-jährigen Arnold Murray einlädt und mit ihm eine Liebesbeziehung beginnt. Damit sind wir wieder am Ausgangspunkt unserer heutigen Geschichte angelangt. Am 23. Januar 1952 wird in Turings Haus eingebrochen. Wohl aus, das ist ja auch naheliegend, purem Gerechtigkeitsempfinden geht er zur Polizei. Und wir haben es ja gesagt, dann nehmen eben die Dinge ihren Lauf. Und nach anfänglichen Widerständen muss er dort seine homosexuelle Beziehung gestehen, eben auch die Beziehung zu Arnold Murray. Dazu müssen wir wissen, Homosexualität wird seit den 1930er Jahren in Großbritannien noch stärker strafrechtlich verfolgt als ohnehin schon. Genauso übrigens wie in Deutschland und anderen Ländern. Hatten wir damals auch in unserer Folge zum Röhmputsch genannt, als dann wirklich infolge des Röhmputsches nochmal die Verfolgung homosexueller Menschen nochmal an Fahrt aufgenommen hat. In Großbritannien ist das ein bisschen anders gelagert, aber ab den 1930er Jahren sehen wir das auch in den USA und in weiteren Ländern auch Europas. Ja, ich bleibe jetzt mal bei England. Man kann auf jeden Fall sagen, dass gleichgeschlechtliche Beziehungen unter Männern als Entartung, ja auch als Gefahr gesehen werden. Das ist ja natürlich im nationalsozialistischen Deutschland sehr, sehr ähnlich. Und das bedeutet in der Konsequenz, dass sie auch juristisch geahndet wird, also die Homosexualität. Solche Vorstellungen, die reichen bis ins Mittelalter zurück. Die Verfolgung wird dann aber in der Neuzeit nochmals verschärft. Homosexualität gilt dann wirklich als etwas Pathologisches, ja als psychische Krankheit. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, geht die Verfolgung der Menschen dann tatsächlich auch bis in die eigenen vier Wände, schon mit dem sogenannten Criminal Law Amendment Act von 1885 wird auch jede Form der privaten, männlichen, homosexuellen Beziehung kriminalisiert. Ich könnte aber auch sagen, die Intimsphäre, also eigentlich das, was niemanden etwas angeht, das Ganze wird kriminalisiert. Oscar Wilde ist da ein ganz bekanntes Beispiel. Der wird 1895 auf Basis dieses Gesetzes zu 2 Jahren Zuchthaus mit Zwangsarbeit verurteilt. Und eben mehr als 50 Jahre später trifft es jetzt auch Alan Turing. Man muss sagen, dass Turing ja mit zunehmendem Alter immer weniger bereit scheint, seine Homosexualität gezielt zu verstecken, trotz eben des Risikos. Er spricht dann auch relativ offen mit den Polizisten. Man trinkt wohl sogar Wein zusammen, also es wird so ein bisschen geselliger und ja, er ist eben unvorsichtiger. Ja, manche würden auch sagen, vielleicht naiv, das wollen wir jetzt nicht bewerten. Also er ist unbekümmert, er ist einfach sich nicht dieser Tragweite des damaligen Vergehens bewusst. Finde ich auch schwer, sich da rein zu versetzen in die damalige Zeit. Stimmt. Am 31. März 1952 beginnt dann der Prozess gegen Alan Turing. Übrigens, was ich ganz erstaunlich finde, ist, dass die Homosexualität oftmals in Großbritannien als intellektuelles Phänomen angesehen wird. Und das zeigt sich dann auch in dem Prozess, dass der Intelligente, Alan Turing, ja den jungen, weniger intelligenten Arnold Murray verführt haben muss. 3 konkrete Akte grober Unsittlichkeit werden Alan Turing und Murray vorgeworfen. Der Vorsitzende Richter weiß jetzt nichts von den Heldentaten im Bletchley Park, sieht höchstens einen bekannten und begabten Mathematiker vor sich sitzen, der angeblich jüngere Männer verführt und dadurch seinen Status ausnutzt. Was jetzt mit Turing passiert, das ist wirklich grausam und lässt tief in eine Zeit blicken, in der homosexuelle Menschen schwer verfolgt und auch bewusst gedemütigt werden. Der Richter bietet ihnen eine Bewährungsstrafe an, aber nicht irgendeine Bewährungsstrafe, sondern mit folgender Auflage. Nur wenn er sich einer Hormonbehandlung unterzieht. Turing akzeptiert dieses Urteil und schreibt dann direkt im Anschluss an seinen Freund, ich zitiere mal, die Organotherapie soll während sie läuft den Sexualtrieb reduzieren, aber wenn sie vorüber ist, soll man wieder zum Normalen zurückkehren. Ich hoffe, Sie haben recht. Diese Organotherapie, diese Hormonbehandlung soll den Sexualtrieb durch die Zugabe des weiblichen Hormons Östrogen unterdrücken. Man beruft sich da auf fragwürdige Studien, die dann auch teilweise in den USA durchgeführt wurden. Und in diesen Studien wurde der Hormonhaushalt von heterosexuellen und homosexuellen Männern verglichen. Und angeblich gäbe es hier grundlegende Unterschiede. Wir erkennen darin viel die Vorurteile der Zeit, die auch in der Wissenschaft übrigens lange bestehen und sicherlich auch in der Gesellschaft bis heute nicht ausgestorben sind, also dass homosexuelle Männer femininer sind oder einen niedrigeren Testosteronspiegel haben. Alan Turing wird also gezwungen, sich einer Hormonbehandlung zu unterziehen und damit geht auch ein Wandel des Körpers und des Wesens bei ihm einher. Die Nebenwirkungen der Hormonbehandlung sind wirklich enorm. Männern wachsen Brüste und auch die geistige Leistungsfähigkeit soll abnehmen. Turing selbst erkrankt dann auch an einer Depression. Und wenn man sich so seine Briefe anschaut, dann erkennt man schon einen deutlichen Wandel. Vor allen Dingen auch in der Sprache. Von einem Mann, der seine körperliche Veränderung anfangs sogar etwas mit Humor nimmt, hin zu einem viel ruhigeren, in sich verschlossenen, ja man könnte fast sagen melancholischen Alan Turing. Er beginnt dann auch eine Therapie bei dem aus Berlin stammenden und seit 1939 in Manchester lebenden Psychoanalytiker Franz Greenbaum, zu dem er sogar ein freundschaftliches Verhältnis pflegt. Aber diese Nebenwirkungen, die nehmen immer weiter zu. Zunächst muss er täglich Tabletten mit den Hormonen nehmen. Im April 1953 implantieren ihm Ärzte einen Zugang in den Oberschenkel, damit die Hormone schneller und effizienter in den Körper gelangen können. Diesen Zugang entfernt Turing, vielleicht auch, weil er bereits eine Entscheidung für sich getroffen hat. Er zieht sich immer weiter zurück, zumindest im Privaten, arbeitet parallel noch an der University Manchester und verstärkt sein Interesse jetzt auch für Märchen und Erzählungen. Insbesondere ein Märchen hat es ihm angetan, nachdem er 1938 zum ersten Mal den Film dazu gesehen hat. Ich rede von Schneewittchen und die sieben Zwerge. Es wird berichtet von Zeitgenossen, dass Alan Turing in Gesprächen bzw. wenn sie ihn zu Hause besucht haben, immer mal wieder auch wirklich kontextlos folgende Verse gesprochen hat. Dip the apple in the brew, let the sleeping death seep through. Also auf Deutsch, tauch den Apfel tief hinein, bis das Gift wird in ihm sein. Ja. Ich will jetzt keine Ferndiagnose anstellen, aber es klingt natürlich dann schon auch sehr resignierend, vielleicht auch ein bisschen depressiv oder sehr stark depressiv. Jedenfalls können wir hier erkennen, es schließt sich der Kreis unserer heutigen Geschichte. Die Haushälterin findet Turing am 8. Juni 1954, also den leblosen Alan Turing, auf seinem Nachttisch. Da liegt der angebissene Apfel mit Ziankali. Der Todeszeitpunkt, der wird auf den 7. Juni 1954 am Abend festgelegt und die Todesursache dann auch relativ schnell offiziell bestätigt, Selbstmord. Auch politische Entwicklungen haben mutmaßlich seinen Entschluss zum Suizid beschleunigt. Homosexuelle und andere sexuell Pervertierte, wie das damals heißt, werden nach und nach aus staatlichen Stellen gedrängt, weil sie angeblich emotional instabil sind und eine schwache Moral haben. Noch mehr sollen sie ein Sicherheitsrisiko sein, weil man sie leicht beeinflussen oder erpressen könnte. Solche kruden moralischen Ansichten kommen eben auch aus den USA nach Europa. Wir müssen sehen, Turing war Geheimnisträger. Er arbeitete ja auch mit den ersten Computern weltweit, die eben zum Beispiel auch bei der Entwicklung der britischen Atombombe eine ganz wesentliche Rolle gespielt haben. Wir kennen jetzt nicht die genauen Gründe für seinen Suizid, denn er hat jetzt keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Aber die chemische Kastration mit all ihren Nebenwirkungen und die Gefahr, seine geliebte Arbeit zu verlieren, die Jahre der schweren Demütigung und die Erniedrigung als homosexueller Mann, all das ist dann wohl am Ende einfach zu viel für das Genie, das Alan Turing ohne jeden Zweifel war. Als die Angehörigen am 12. Juni 1954 die Asche von Alan Turing im Garten des Krematoriums verstreuen, können sie immer noch nicht erahnen, was für ein Genie er wirklich gewesen ist und welchen Beitrag er auch höchstpersönlich zum alliierten Sieg über Hitler geleistet hat. Selbst der amerikanische Präsident Dwight D. Eisenhower sieht den Einsatz der Wissenschaftler im Bletchley Park als kriegsentscheidend an. Einzelne Historiker meinen zumindest, dass der Krieg durch das Dekodieren der Enigma um einige Jahre verkürzt wurde. Und wir wissen ja, dass in den letzten Kriegsjahren, wie viele Menschen da gestorben sind, wie viele vielleicht dann dadurch auch gerettet wurden. Doch darum, also um die Anerkennung selbst, ging es Turing selbst wohl gar nicht primär. Er hatte einfach zeitlebens eine kindliche Freude am Rätseln. Ihm wird dann sogar die Ehrenmedaille Order of the British Empire verliehen. Nach seinem Tod findet man diesen Orden in einer alten Schachtel verstaubt, mit allerhand Kram in dieser Schachtel noch. Das sagt ja auch einiges über ihn aus. Ja, ich wollte es gerade sagen, Hannes. Also es spricht natürlich auch irgendwie für eine gewisse Bescheidenheit. Erst nach und nach kommen seine Leistungen ans Tageslicht. Ehemalige Mitarbeiter in Bletchley Park schreiben in den 1970er Jahren dann ihre Memoiren und die zeigen der Welt dann eigentlich erst die wahre Genialität eines Mannes, der zu diesem Zeitpunkt eben schon 20 Jahre tot ist. Ein Mann, der ausgerechnet von den Moral- und Sittenvorstellungen eines Landes in den Selbstmord getrieben worden ist. Ja, dass er ja mit seinen Forschungen vor der Katastrophe gerettet hat oder vor der noch größeren Katastrophe. Erst durch den Sexual Offences Act im Jahr 1967 werden homosexuelle Handlungen zwischen Männern in England und Wales dann legalisiert, zumindest sofern diese Handlungen privat erfolgen und beide Männer das 21. Lebensjahr vollendet haben. Das erlebt aber Alan Turing eben nicht mehr. Es dauert dann bis in das Jahr 2009, bis ca. 30.000 Briten per Petition eine offizielle Entschuldigung der britischen Regierung fordern. Also eine Entschuldigung für den Umgang mit Alan Turing. Der damalige britische Premierminister Gordon Brown, der veröffentlicht dann am 10. September folgende Erklärung, die ich einfach mal vorlese. Es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, dass ohne seinen herausragenden Beitrag die Geschichte des Zweiten Weltkriegs durchaus deutlich anders hätte verlaufen können. Er ist tatsächlich einer der wenigen hervorzuhebenden Personen, deren einzigartiger Beitrag half, den Kriegsverlauf zu wenden. Die tiefe Dankbarkeit, die wir ihm schulden, macht es daher umso grauenhafter, dass er derart inhuman behandelt wurde. Im Namen der britischen Regierung und all derer, die dank Alans Arbeiten in Freiheit leben, bin ich daher sehr stolz zu sagen, es tut uns leid, sie hatten so viel Besseres verdient. Ja, offene und direkte Worte. Zwar von der Zivilgesellschaft irgendwie so angetrieben, du hast die Petition angesprochen, und auch viel zu spät, 2009, aber zumindest eine gewisse Anerkennung. Wenn aber auch eben noch keine offizielle Rehabilitierung. Richtig, ne? Keine Rehabilitierung. Für die braucht es nämlich noch weitere 4 Jahre. Queen Elizabeth II. Nutzt dann das allein ihr als Monarchin zustehende Gnadenrecht, den sogenannten Royal Pardon, aus und rehabilitiert damit Alan Turing auch offiziell. Die Anstrengungen zehntausender anderer homosexueller Menschen und deren Angehöriger um die eigene Rehabilitierung ist damit jedoch noch nicht zu Ende. Alan Turing wird wirklich zu einem Symbol dieser Anstrengung und posthum dann auch zur Galionsfigur einer Bewegung. Erst am 31. Januar 2017 unterschreibt Queen Elizabeth II. Ein Gesetz, das homosexuelle Handlungen als Straftat abschafft, sofern alle Beteiligten über 16 Jahre alt sind. Dieses Gesetz, das bald als Turing-Gesetz bekannt wird, sagt ja auch wieder einiges über ihn aus, ist zwar jetzt nicht perfekt, weil es immer noch Einschränkungen kennt, aber dennoch ein eindeutiger Fortschritt im Vergleich zu den Jahrzehnten davor. Alan Turing ist mittlerweile auch in der Erinnerungskultur angekommen. 2001 wird das Alan Turing Memorial im Sackville Park in Manchester enthüllt. Es zeigt einen ja eher nachdenklich auf einer Bank sitzenden Alan Turing, würde ich sagen. Das aus Bronze gegossene Denkmal trägt den Text Alan Matheson Turing 1912 bis 1954. Dazu der Satz Founder of Computer Science. Dieser Satz steht da aber kodiert durch eine Enigma, also ist ein kompletter Buchstabensalat logischerweise, also kann ich jetzt nicht aussprechen, weil es eben ein verschlüsselter Text ist. An den Füßen der Statue, da findet sich eine Gedenktafel, die Turings Bedeutung zeigt. Ich lese mal vor. Vater der Informatik, Mathematiker, Logiker, Codebrecher aus Kriegszeiten, Opfer von Vorurteilen. Und darunter das Zitat des Philosophen Bertrand Russell, auch das lese ich mal vor, Mathematik besitzt, richtig betrachtet, nicht nur Wahrheit, sondern höchste Schönheit. Eine kalte und strenge Schönheit, wie die der Skulptur. Ja. Noch aussagekräftiger finde ich die Körperhaltung des Denkmals, denn in seiner rechten Hand hält der bronzene Turing ja relativ lässig einen Apfel. Und da wären wir wieder bei Alan Turings Lieblingsmärchen angekommen, Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ich finde auch, dass seine Bedeutung in der Erinnerungskultur in einem Song gezeigt wird. Und das mache ich immer ganz gerne auch, dass wir nochmal so einen Song einspielen. Und zwar haben die Pet Shop Boys einen Song rausgebracht mit dem Titel A Man from the Future. Und dieser Mann aus der Zukunft ist kein geringerer als Alan Turing. Ja, hört einfach in den Song rein. Ich glaube, es wird relativ deutlich, in welche Richtung es geht. Es geht natürlich, wir wollen gar nicht so viel vorwegnehmen, um die Affinität Turings zu Computern. An industrial solution.